Hui, Carla, das war jetzt aber anstrengend. Ja, Fahrradfahren den Berg hoch. Eieiei. Ach, der Schweiß tropft. Oh, es war wirklich anstrengend. Aber jetzt sind wir endlich da. Siehst du diesen Oh. Sand, die Dünen? Ist das schön, Carla. Endlich Ganz am herrlich. Strand. Wunderbar. Du hast den Hast du. Sandschirm eh dabei, oder? Ja, klar. Wie kannst du den übersehen? Er ist nicht so klein. Ja, stimmt, ich bin auch doof. Aber du hast sie nun auch halt genau hinter dich gehalten. Ich konnte das jetzt nicht so gut sehen. Aber er ist auch größer als ich. Weil Nein. ich bin nicht so groß und er ist schon groß. Ist er gar nicht? So ein Sonnenschirm. Nein. Hast du dich eingecremt? Hä, nein, ich dachte, wir machen das jetzt. Ach Also, ich habe so. die Sonnencreme jedenfalls dabei. Bist du schon eingecremt oder wie? Nein. Ich Ah. würde gerne, dass du das machst. Verstehe ich gut. Na dann mal runter von der Düne. Auf geht's. Auf drei, Jonas. Eins, zwei, drei. Los, wer als erstes am Wasser ist. Platsch, platsch, platsch. Ich. Oh Mann. Ich bin einfach schneller. Immer Und schlägst du mich. intelligenter. Ja, ich weiß, Carla. Wo wollen wir hingehen? Ah, oh, da An den hinten sind sie. Strand? Ja, eh, aber in welche Richtung? Ah, ich glaube, links sind halt voll viele Menschen. Ich mag Dann nicht so gerne bei rechts, Menschen besser sein, ja. rechts. Ich habe auch gehört, also nach rechts kommt halt gleich der Hundestrand und dann da der FKK-Strand, ne? Ah. Ja, nee, da will ich nicht hin. An den Hundestrand ist es eklig. Nee, dann lass lieber halt vor dem Hundestrand noch sein. Okay. Okay. Ja, dann haben wir es ja eh nicht so weit. Lass uns losgehen. Was hältst du von diesem Spot hier direkt an der Düne? Ja, gefällt mir. Dann breite ich Dann mal unsere trampel Decke ich aus. hier kurz einmal den Boden ein bisschen platt. Ah, das ist doch nun wirklich nicht nötig. Das ist doch nur Sand. So, kannst du unsere Decke ausbreiten. Okay. Hilfst du mir? Nimmst du einmal das andere Ende? Okay. Bitteschön. Oh, herrlich. Ja. Okay. Du hast den Sonnenschirm, ja? Ja, stell dich auf. Okay, cool. Wegen der Sonne auch, dass man halt keinen Sandstich bekommt. Hast du gehört, wie ich ihn aufgestellt habe? Ja, das hast du Ja. sehr gut gemacht, vielen Dank. Gerne. So spendet er uns Schatten in dieser heißen Sommersonne. Aber trotzdem wollen wir noch Sonnencreme verwenden, oder? Weil Natürlich, Sicherheit geht natürlich. vor. Arbeitssicherheit geht vor. Vor allem. Und hauptsächlich. Du sagst es. Darauf möchte man nicht verzichten. Das möchte man nicht müssen. Okay, ich hole sie mal raus. Oh, Jonas, Ja. wo du gerade da am Kram bist, guck mal, was ich hier auch gerade beim Kram gefunden habe. Unsere Strandlektüre. Was? Richtig gut. Gut, dass du sie mit hast. Ich finde irgendwie die Sonnencreme gerade nicht. Oh, ich war mir so Ärgerlich. sicher, dass ich sie eingepackt habe. Sachen finden ist heute ja auch eh nicht so deins, habe ich gehört. Ja. Hä, aber ich habe sie doch eingepackt. Oh, das kann es jetzt nicht sein. Wir können uns hier jetzt keinen Sonnenbrand holen. Naja, wir haben ja einen Gut. Sonnenschirm auch Ja, dabei. sonst müssen wir halt auch schauen, dass wir einfach nicht so lange hier bleiben. Na gut. Hier am Strand schreien gerade Leute rum und ich kann nicht sagen, ob sie sich freuen oder richtig doll streiten. Kannst du das ausmachen? Ich kann sie leider nicht hören. Ich bin irgendwie ein bisschen schwerhörig, auch in letzter Zeit. Da habe ich auch das Gefühl, die schreien auch echt laut. Kannst du mir sonst vielleicht einmal mitteilen, was sie sagen? Nee, ich weiß nicht, was sie sagen. Ich kann auch nicht ausmachen, ob sie sich freuen oder ob sie sich streiten. Ungut. Ja, dann macht man sich auch so seine Gedanken. Ja. Ja, schwierig. Naja, also Sonnencreme fällt dann wohl weg. Ja, leider. Müssen wir schauen, dass wenn wir nicht so lange hier bleiben. Aber Aber geht wohl klar. Strandlektüre. Ja, willst du jetzt schon lesen oder wollen wir erstmal schwimmen gehen? Oh, kann man erstmal schwimmen gehen? Ich höre schon die Wellen rauschen. Oh ja, stimmt, ich auch. Das höre ich zum Beispiel wieder. Dann Oh, siehst du lass uns mal ins das? Wasser laufen. Na, warte kurz, da sind noch so Strandflöhe, siehst du die? Ja. Oh, und da im Wasser, da sind Algen. Oh, Toll. wie divers das Bio hier ist. Wir sind gar nicht ganz allein hier. Mensch. Morgen. So, liebe Freunde und Freundinnen, das hier war eine Überleitung für unsere Werbung zum RR-Lager des VCP, des Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Das Lager steht unter dem Motto ganz allein hier. Endlich das Ranger Rover Lager auf dem Bundeszeltplatz in Groß-Zerlang. Dieses Mal zum Weltrettungsthema Biodiversität. Damit unsere Umwelt bunt und vielfältig bleibt, das ist unser Programm. Nicht allein lernen, was ist Biodiversität, warum ist das so wichtig? Was können wir PfadfinderInnen machen? Nicht allein anpacken, wir machen unsere eigenen Projekte auf dem Lagerplatz und drumherum. Ganz und gar nicht allein, Lagerleben, Schlafsack, Zelt, Gitarre und Lagerfeuer. Ja, Empfehlung geht raus. Wir können leider beide da nicht mitfahren, aber vielleicht Wann habt ist ihr das ja Zeit. nochmal? Das Ganze findet statt Stindet falsch. vom 30. Juli bis 3. August 2018. Das ist schon sehr bald. Also denkt dran, dass ihr euch anmeldet. Ich hoffe, man kann sich überhaupt noch anmelden. Aber ich glaube ja. Es findet auf dem VCP-Bundeszeltplatz Groß-Zerlang statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 €, Fahrtkosten werden erstattet. Auch ein richtig guter Punkt dabei, ne? Fahrtkosten werden erstattet. Das ist wow. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz explizit Jonas Bruder grüßen. Hallo Tom. Hallo Tom. Ist das nicht vielleicht was für dich? Nein, ist es aber, glaube ich, nicht, weil er auch keine Zeit hat. Er hat auch nicht, aber ja, er hat mir schon häufig versichert, dass er sich diesen Podcast anhört und er hat es nicht getan. Und wenn ich ihm jetzt sage, dass ich ihn da persönlich noch mal grüße, dann Ach so. vielleicht triggert ihn das. Ja, das Aber red mag ruhig sein. weiter. Okay. Ja, ist eigentlich eh schon soweit fertig. Zur Anmeldung und weiteren Informationen kommt ihr über vcp.de/Termine. Ja, Empfehlung geht raus an alle PfadfinderInnen, die diesen Podcast hören und im VCP sind. Besonders die im RR-Alter. Noch einmal zur Info, das ist von 16 bis 20, aber natürlich auch ein bisschen flexibel, würde ich sagen. Ja, weil ich zum Beispiel bin auch bald schon 21. Und ich glaube, du dürftest wahrscheinlich trotzdem Genau. damit fahren. Möglich. Ja, okay, dann hätten wir das. Dann jetzt ab ins Wasser. Oh, herrlich. Einfach ins kalte Nass eintauchen. Machen wir den Wal. Wie macht er mal? Der Wal springt hoch mit den Armen am Körper, ruft: Ich bin ein Wal, und platscht ein. Okay. Machst du den Wal? Ich mach den Wal. Du musst den. Mach einfach mit, okay? Ich bin ein Harpunier. Okay. Ich möchte den Wal erschießen. Das kannst du aber nicht, wenn ich mich im Wasser verstecke. Aber Ich bin ein bist dann nicht Wal! so Spaß. Ich würde ja keinem Wal was antun. Nee, weil Wale sollte man auch nicht essen. Ich wollte ihn jetzt nicht essen. Hä? Ich wollte ihn mir tätowieren lassen. Hui, da tauche ich jetzt mal wieder auf. Ach, war das schön unter Wasser. Ich habe Quallen Ganz gesehen. herrlich. Herrlich! Oh, baden gehen. Ich liebe es. Ich liebe Strand, es auch. Wasser. Oh. So schön, dass wir hier sind. Es ist wunderbar. Jetzt wird mir aber auch langsam wieder ein bisschen kalt, Oh, ich wenn habe Durst. du Durst, aber die ist doch so viel Wasser. Ja. Süßwasser? Baden wir im Süßwasser? Dann möchte ich das nicht trinken. Verstehe ich gut, denn von Salzwasser trocknet der Körper aus. Danke. Oh. Info. Bedanke nicht du dich, unsere HörerInnen sollten sich bedanken. Bedankt euch. Bitte. Oh, da wären wir gleich auch dabei. Wir fühlen uns von euch sehr undankbar behandelt, weil ihr uns nicht mehr so viel Kommentare schreibt wie am Anfang. Ja, und auch nicht mehr so lange und nicht mehr so schöne. Ja, wir hatten auf der Das letzten macht uns Folge ganz nur einen traurig. wirklich schönen Kommentar. Aber der war wunderschön. Der war wirklich schön. Da haben wir uns auch Herzen hin und her geschickt. Hatte ich aber auch schon auf den Kommentar geantwortet. Ja. Ja. Okay, na dann mal raus, ne? Ja.

an der Tür hämmert und die Schwester flüstert. Ja, das ist so typisch. Ja. Ich weiß nicht, ist dir stilistisch irgendwas aufgefallen? Also, ja. Es ist auf jeden Fall klarer geschrieben als Amerika. Was auch nicht schwierig ist. Ja, stimmt. Sind auch eher kürzere Sätze, ne? Ja, da schien ja gerade eine klare Phase gehabt zu haben. Können wir das mal zeitlich einordnen? Ja, ich weiß nicht. Was ist? Finden wir das mal kurz raus, wann das ist. 1916. Okay, und die Erde der Verschollene. 17 oder so? Ne, zwischen 11 und 14. Das heißt, es ist später entstanden. Okay. Mhm. Achso, aber es ist erst 1927 veröffentlicht. Mhm. Okay. Ja, dann hat er da wohl vielleicht gemerkt, dass der Verschollene schwerer war. Ja, er hat sich auch die ganze Zeit, wenn der Verschollene krass verzettelt in allem, was er geschrieben hat. Und dann war der Junge plötzlich 14 und dann war er 18 und dann, weiß ich nicht, ist der Onkel so und dann ist er plötzlich anders und so. Die Verwandlung ist aber auch 1912 entstanden. Okay, also hier steht zuerst veröffentlicht 1916. Ja, voll. Ich würde jetzt mal vermuten, dass dann halt bei 1911 bis 1914 halt der Heizer halt 1911 war und der Rest dann 1914 oder so. Ich glaube, er hat das fragmentweise geschrieben. Er hat komplett? Stück geschrieben, ja, ich glaube. Ach so, ich dachte, er hätte nur der Heizer halt erst. Ja, das auch, aber ich glaube auch, der Rest ist komplett fragmental entstanden. Okay. Ja. Und was auch noch voll typisch für Kafka ist, was du auch eben schon meintest, dass eine Person in so einer Ohnmachtsstellung ist. Irgendwie. Und das ist jetzt ja nochmal krasser symbolisiert, dadurch, dass er irgendwie ein Käfer wird oder so. Ja, aber irgendwie, oder ich weiß nicht, ich hatte jetzt gerade so das Gefühl, dass er sich halt auch echt dumm anstellt. Also ich finde, ich finde, so ein Käfer, ne? Ja, aber ich finde, es hört sich so an, als denkt er sich immer, ja, ich müsste jetzt das machen, aber er macht es ja letztlich nicht. Nicht so wirklich. Macht irgendwelche halb gewollten Versuche. So. Und er ist trotzdem noch gefangen in seinem Alltag und kommt da nicht raus, obwohl es eine voll unerwartete neue Situation ist. Hält er trotzdem daran fest, dass er aufstehen muss und dass er dann und dann die Bahn kriegen muss und stellt sich nicht auf die neue Situation ein, würde ich sagen. Nicht so spontan, der Bursche. Ja, aber es ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt eigentlich nicht viel Positives an seinem Umfeld so gefunden. Okay, wir haben jetzt genug gelesen. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Abonniert uns. Ja, habt ihr Bock auf sowas, dass wir weiterlesen? Wir wollen das jetzt halt als eigenes extra Format machen. Schreibt uns in die Kommentare, schreibt mehr in die Kommentare. Wir wollen es, wir brauchen es. Wir craven eure Kommentare. Diese Bestätigung. Ja, bitte. Sonst arbeiten wir schon mal gar nicht. Ja. Ja, übrigens, ihr solltet diese Folgen hören, wenn wir jetzt noch mehr davon machen, weil wie ihr jetzt am Anfang schon mitgekriegt habt, ist es trotzdem noch anderer Inhalt drin. Nicht, dass ihr was verpasst. Nee, das wollt ihr ja nur nicht. Vor allem unseren Hardcore-Fans legen wir das ins Herz. Andererseits habt ihr natürlich auch Kapitelmarken, von denen ihr könnt ihr ganz gut sehen, was ihr hören müsst und was nicht unbedingt. Aber was wichtig für den Content ist. Für den Gesamtkontext ist natürlich schon wichtig, dass sie auch das Hörbuch hört. Wer weiß, was da noch für References drauf kommen. Ne? Ja, who knows. Ja, dann erstmal genug am Strand, oder? Gehen wir nochmal baden? Jo. Ah, die Sonne geht auch schon unter. Siehst du's? Ja. Dann springen wir doch in den Sonnenuntergang. Auf Wiedersehen, liebe HörerInnen. Tschüss. Auf Wiederhören, wollte ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye. Tschüss. Und jetzt auf drei. Eins, was sagen wir auf drei? Zwei. Auf drei rennen wir ins Wasser. Oh. Eins, zwei. Zwei. Drei. Woo!